1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute in der Freitagnacht. Also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50. Eine kostenfreie Nummer für euch. Oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Marion und die Marion ist 51. Hallo Marion. Hallo Jürgen. Ich freue mich, dass ich heute bei dir durchgekommen bin, dass ich mit dir sprechen kann. Denn ich habe leider extrem starke Schweißausbrüche. Ich leide extrem darunter unter diesen Schweißausbrüchen und ich suche auf diese Art und Weise vielleicht heute mal einen Weg, um das beenden zu können. Ja. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der mir helfen kann, der mir sagen kann, was ich wirklich tun kann, um das zu beenden. Fangen wir mal ein bisschen vorne an. Seit wann hast du das schon? Ja, also ich habe das jetzt seit etwas über 5 Jahren. Angefangen hat es mit einer Gebärmutterentfernung. Ich habe mir damals nicht so viel dabei gedacht. Der Arzt hat mir sehr stark dazu geraten. Aus medizinischen Gründen war er der Meinung, dass es absolut erforderlich ist. Wollte eigentlich erst eine Totaloperation. Also es gab keinen Krebs? Nein, Krebs nicht. Nein, es gab ein Geschwür. Es war aber kein Krebs. Ja. Und der Arzt hat gesagt, also die Gebärmutter muss auf jeden Fall entfernt werden. Ich habe drum gekämpft. Ich habe gesagt, die Eierstöcke bleiben drin, wenn damit nichts ist. Ne? Mhm. Habe gedacht, okay, kann ja nichts passieren. Hormone und so werden ja durch die Eierstöcke produziert. Mhm. Jedoch, als ich dann das erste Mal im Krankenhausbett aufgewacht bin, da war ich das erste Mal klatschnass von oben bis unten und mein Bett hat geschwommen. Ich habe meinen Schlafanzug ausbringen können. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich gehe davon aus, dass du das den Ärzten dann auch erzählt hast. Natürlich. Was haben die gesagt? Wie haben die es gedeutet? Also die haben da im Grunde genommen gar nicht drauf reagiert. Vielleicht kennt man sowas schon, das weiß ich persönlich nicht. Mhm. Aber groß reagiert haben sie nicht darauf. Im Gegenteil, als ich zu denen, anfangs habe ich dann so spaßhalber noch gesagt, ich kann das Wasser nicht mehr halten. Und da dann haben sie also gemeint, ich sei irgendwie inkontinent oder so. Und als ich dann aber du meintest den Schweiß, ne? Ganz genau, ja, genau. Ne? Ich habe das anfangs noch so ein bisschen flapsig versucht zu formulieren und so drauf aufmerksam zu machen. Aber jetzt, danach ging es mir halt dann überhaupt nicht mehr gut und ich habe dann auch nur noch geheult. Jetzt plagt dich das seit 5 Jahren. Ja. Wie oft passiert das und in welchen Situationen? Also das ist überhaupt nicht situationsabhängig. Das kann den ganzen Tag, die ganze Nacht über passieren, 24 Stunden lang. Manchmal im Abstand von 10 Minuten, dann im Abstand von 3 Stunden. Das kann also sehr, sehr unterschiedlich sein. Wie lange sein. Hält denn so eine Hitzeperiode an? So ungefähr 5 bis 7 Minuten. Und du bist dann klatschnass? Ja. Das so etwas höre ich immer von Frauen im Bekanntenkreis, die in den Wechseljahren sind. Ja, genau. Das ist ja im Grunde genommen auch nichts anderes, ne? Denn bei mir haben die Wechseljahre eben schon bei weitem früher eingesetzt durch diese Gebärmutterentfernung, so deute ich das persönlich. Also könnte das durchaus ein normales Symptom für eine Frau in deinem Alter sein? Das könnte durchaus ein normales Symptom für eine Frau in meinem Alter sein. Frauen erleben das sehr unterschiedlich. Ich habe mich auch schon mit sehr vielen Frauen unterhalten. Mhm. Manche merken nur ganz leichte Wärme. Genau, andere merken das genauso wie ich, dass man wirklich klatschnass ist von Kopf bis Fuß. Also kann man vielleicht sagen, dass der Auslöser die Operation war, die das vielleicht etwas vorverlegt hat. Genau. Dass es sich aber vielleicht letztendlich um einen natürlichen Vorgang handelt, den manche Frauen mehr oder weniger ausgeprägt auch so erleben. Kann man durchaus so sehen. Jedoch ist es also schon sehr, sehr extrem, weil ich mich auch zum Beispiel im Winter überhaupt nicht mehr normal anziehen kann. Ich ziehe mich immer so an, dass ich ein dünnes Sommertop anhabe, darüber dann ein Winterpulli, darüber dann die Jacke und wenn die Schweißausbrüche losgehen, dann ziehe ich eben wieder alles bis zum Sommertop aus, damit ich dann ganz einfach, egal ob bei Eis und Schnee oder wann auch immer, draußen unterwegs bin, abtrocknen kann. Ich habe eine gute Freundin, die erlebt es genauso, wie du es gerade schilderst. Okay. Und die ist auch völlig gebeutelt und da geht das jetzt auch schon eine Weile. Ich weiß, 2 Jahre oder so. Und es wird nicht besser. Die ist auch 52, ist die ungefähr in der Kante. Was machst du beruflich? Also ich arbeite in einem Büro und ich habe einen Ventilator neben meinem Arbeitsplatz stehen. So, das stelle ich mir nämlich ausgesprochen schwierig vor. Wenn man in einem festen Arbeitsprozess ist und dann plötzlich diese Schweißausbrüche hat und man ist klatschnass geschwitzt, das ist auch, und sitzt im Büro, ja. Du kannst dich doch nicht mehrfach am Tag umziehen im Büro. Nee, aber ich kann Gott sei Dank bei uns im Büro in einem dünnen Sommertop da sitzen und ich habe eine Strickjacke und so alles an meinem Arbeitsplatz, um mich dann wieder anziehen zu können. Na, also das geht schon, Gott sei Dank. Da bin ich sehr froh darüber, dass das machbar ist. Und ich habe Gott sei Dank auch einen Ventilator, Sommer wie Winter. Ja, diese Freundin, von der ich gerade gesprochen habe, erzählt mir auch, dass sie auch nachts oft diese Hitzewallungen kriegt und diese Schweißausbrüche und oftmals dann auch die Nacht nicht gut ist und sie nicht gut schlafen kann, weil sie schweißgebadet aufwacht. Ja, nicht schlafen kann ist also noch sehr milde ausgedrückt. Bei mir kann das bis zu 4-5 Mal die Nacht passieren. Mhm. Und ich schlafe also jetzt schon nur noch auf Frottee-Handtüchern, damit ich die Frottee-Handtücher, wenn sie nass sind, ganz schnell rausschmeißen kann. Dann muss ich das Bett wieder umdrehen, Kopfkissen umdrehen, Haare trocken föhnen, schnell einen anderen Schlafanzug alles wieder anziehen und so und dann versuchen, weiter zu schlafen. Aber das ist ein unwahrscheinlicher Stress. Das geht ja alles total an die Nerven, könnte ich mir vorstellen. Da ist man ja fast irgendwie extrem gereizt auch. Man ist gerädert einfach, man ist gerädert. Mhm. Man hat keinen richtigen Schlaf. Hast du einen Mann oder einen Freund oder einen Partner? Nö, das hat aber damit überhaupt nichts. Nee, ich frage nur so. Nö, also. Nee, du lebst alleine. Ja. Ja. Nee, ich wollte sonst fragen, wie der damit umgeht, aber dann. Nö, also ich hab Freunde, die wissen das und so. Aber du redest doch sicher auch, du sprichst darüber doch sicherlich auch mit Frauen deines Alters oder mit Freundinnen deines Alters. Erleben die denn auch ähnliche Dinge? Unterschiedlich. Also es gibt Leute, die das genauso haben wie ich, die das aber nicht ganz so intensiv haben und es gibt andere, die sagen, habe überhaupt nichts gehabt. Ich habe mich auch schon im Bus oder so, wenn es im Bus plötzlich kommt, ein Busfahrer wollte mal den Notarzt holen. Ich habe gesagt, nee, Sie brauchen keinen Notarzt holen. Er hat gesagt, doch, er will einen Notarzt holen. Da habe ich gesagt, nee, fahren Sie bitte weiter. Mhm. Ich will nur so schnell wie möglich aus dem Bus raus, um wieder Kälte zu haben auf meiner Haut, ne? Mhm. Damit also der Schweiß wieder abtrocknen kann und wenn dann der Schweiß abgetrocknet ist, dann ziehe ich mich eben wieder an und fange nämlich sehr stark an zu frieren letzten Endes. Und es geht dann wieder bis zum nächsten Schweißausbruch. Ich glaube, wie gesagt, dass das sehr viele Frauen haben in diesem Altersbereich, aber ganz, ganz viele wiederum sich schämen, darüber zu sprechen. Das ist ja auch ein Tabubereich noch, diese Wechseljahre, und da spricht Frau nicht so gerne drüber. Natürlich, also man spricht nicht so gerne drüber, das ist richtig, aber der Leidensdruck ist bei mir einfach mittlerweile so groß, dass ich mir überlegt habe, ich mache es heute und ich mache es aber nicht, um es jetzt irgendwie mitleiderregend oder sonst irgendwas weit rüberzubringen, sondern ich mache es ganz einfach, weil ich vielleicht auch die Hoffnung habe, dass vielleicht auch irgendein Arzt Ich bin ganz sicher, das sind eine ganze Menge, ich sag mal, Tipps und Anregungen so aus dem alternativmedizinischen Bereich es gibt. Und es gibt natürlich auch, was man immer so liest, dass Frauen auch Hormone verabreicht bekommen können. Und das möchte ich nicht. Ich glaube auch, dass das eine sehr heikle Geschichte ist, weil die Gefahr, dass dadurch ein Krebs ausgelöst wird, enorm groß ist. Und das sollte man, also finde ich, soweit ich das beurteilen kann, sollte man das nicht raten. Also, deine Frage ist jetzt Frage raus in die Nation, vor allen Dingen die Frauen betreffend. Habt ihr irgendwelche Tricks oder Mittel, wie man das ein bisschen stoppen kann? Oder wie man das erträglicher machen kann. Also nicht nur Tricks. Ich habe auch schon alles Mögliche ausprobiert. Menorotklee, Soja. Wie viel ich Soja gegessen habe in der letzten Zeit, ist fast auf keine Kuhhaut mehr drauf. Ne? Dann Salbei und so weiter. Das kenne ich alles. Das habe ich alles ausprobiert. Aber es nützt nichts. Es nützt überhaupt nichts. Wenn ich das nicht nehme, dann ist es genauso, als wie wenn ich es nehme. Mhm. Es ändert sich nichts daran. Also wir sind interessiert an interessanten neuen Tipps. Ne? Ganz genau. So würde ich sagen, und das reicht mir natürlich gerne an dich weiter. Gerne. Eine Frage noch. Du bist mittendrin in dieser Umstellungsphase des weiblichen Körpers. Hat man in dieser Zeit auch noch Lust auf, oder hat Frau, so muss ich es fragen, auch noch Lust auf Sexualität? Oh, das ist bei mir sowieso nicht so stark ausgeprägt, dass ich da also jetzt unverständlich stark einen Partner bräuchte oder so. Ja. Das alles ist nicht das Thema. Also das Thema ist bei mir ganz einfach wirklich dieser unwahrscheinliche Stress, der durch diese Schweißausbrüche ganz einfach entsteht. Ne? Das ist dominierend oder das verdrängt alle anderen Gelüste. Das überlagert absolut alles. Und zwar mein ganzes Leben. weil wenn man sich überlegt, dass ich also wirklich dann nur noch das Bett schaffe, irgendwie umzudrehen, die Bettdecke, und aber nicht mehr schaffe, richtig aufzustehen und so, und mich aber dann dennoch wieder umziehen muss, das ist also wirklich ein unwahrscheinlicher Stress. Ich habe auch schon versucht, einfach liegen zu bleiben in dem nassen Bett, aber das geht nicht. Das funktioniert auch nicht. Da kann ich erst recht dann nicht mehr. Erst wenn ich wieder trocken bin, geht's wieder. Ich glaube, Marion, du hast vielen Frauen aus der Seele gesprochen, und ich bin sehr gespannt, wirklich auch persönlich auch interessiert, was da jetzt an Anregungen und Tipps bei uns eintrudelt unter domian@wdr.de, und wir reichen alle interessanten Sachen an dich weiter. Versprochen. Ja, genau. Und auch wenn also irgendwelche Ärzte was wissen oder Leute, die wirklich sagen, okay, das kann man wirklich sinnvoll dagegen tun, genau, und dann hört genau das Ganze endlich auch genau mal auf. Dann also wäre mir unwahrscheinlich damit geholfen, und das ist absolut eigentlich auch der Grund gewesen, Jürgen, und warum ich heute ganz einfach diesen Weg gewählt habe. Das ist und auch völlig, völlig in Ordnung. Das ist auch völlig legitim. Und wie gesagt, vielleicht ruft auch die eine oder andere Frau heute im Laufe der Sendung noch an und erzählt mal von ihren Erfahrungen. Liebe Marion, soweit sind wir klar. Du wirst von uns hören, da bin ich ganz sicher. Da freue ich mich sehr. Wünsche dir alles Liebe. Jürgen, danke. Also, und ich muss ehrlich sagen, ein ganz, ganz großes Kompliment an deine Sendung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es zwar ein bisschen schwierig, über solche Dinge live jetzt sozusagen im Fernsehen zu sprechen, wie ich es heute gemacht habe, denn man weiß ja nicht, wer es alles hört, und man möchte ja zum Beispiel auch nicht dann in der Arbeit sozusagen der bunte Hund letzten Endes sein. Ne? Aber es ist ja dann nur in Anführungszeichen die Stimme, da geht es ja noch. Ich will aber trotzdem einen Weg ganz einfach finden für mich, und deswegen habe ich mir gesagt, es ist das kleinere Übel, jetzt live im Fernsehen genau zu sprechen, als weiterhin mit diesem Stress leben zu müssen. Liebe Marion, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke, und tschüss. Ich dir auch für deine Sendung weiterhin. Ich freue mich auf wirklich fundierte, gute Informationen, ja, so wird die es kommen mir wirklich weiterhelfen. Liebe Marion, alles Liebe. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben. Heute war übrigens in der Zeitung zu lesen, in vielen Zeitungen war zu lesen, dass es gestern bei Markus Lanz ziemlich heftig zuging, weil Bushido da war und Sido und einige andere Leute, Peter Maffay zum Beispiel auch, und es ging darum, um die Frage, war es richtig oder ist es richtig, dass Bushido ein Bambi bekommen hat für Integration, also eine Auszeichnung. Ich habe mir die Sendung heute angeschaut in der Mediathek vom ZDF. Also wenn ihr dazu auch eine Meinung habt oder euch gerne äußern wollt, dann macht das gerne unter 0800 220 5050. Jetzt machen wir erstmal weiter mit Uwe. Und Uwe ist 44. Guten Morgen, Uwe. Ja, morgen, Domian. Grüß dich. Uwe, um was geht's bei dir? Ja, ich habe noch einen Lebenswunsch, und das wäre eine Frau. Also ich suche schon was Festes, ja. Stopp, ich habe den Anfang nicht verstanden. Du? Sag's nochmal. Ich suche eine Frau. Ja? Ja, ich suche was fürs Herz, ja. Ja. Ja, und wahrscheinlich gibt es vielen so, die Single sind, auch ungewollt Single sind. Und dazu kommt, dass... Wie lange suchst du denn schon? Dass die, dass ich eine Behinderung habe, ja. Mhm. Und was für eine Behinderung ist das? 2005 so. Was für eine Behinderung ist das? Ja, ich habe eine Behinderung. Ich habe einen Schlaganfall gehabt. Ein was? Ja. Halt, ich habe nicht verstanden. Ein was? Einen Schlaganfall gehabt. Ein Schlaganfall, ah ja. Ja. Und ich habe einen Blutgrinsel gehabt, sozusagen. Ja. Im Kopf. Und das ist entfernt worden. Mhm. Und dabei hat das Widerwarten im Kopf geblutet, ne? Ja. Also so stark geblutet, dass man nichts mehr gesehen hat, und dann habe ich während der OP den Schlaganfall gehabt. Ne? Ach so. Wie geht es dir denn heute nach dem Schlaganfall? Bitte? Wie geht es dir denn heute? Ja, also, ja, wenn man das jetzt vergleicht, nicht sehr gut, aber ich kann wieder gehen. Ja, du kannst... Ich konnte ja überhaupt nicht laufen. Ja, du kannst gehen, dich normal bewegen und kannst perfekt reden und sprechen. Ja, das auch. Aber es fällt mir schon schwer, manchmal mich mitzuteilen. Also wenn ich dann, ich fassel mich manchmal. Ne? Mhm. Wie lange liegt der Schlaganfall zurück? 2005 im Dezember war der. Ach, so lange schon, 2005. Ja, Das heißt, du hast dich lange gequält, dass du wieder das Gehen lernst. Ja, durch Reha-Maßnahmen. Ich hatte ja eine Reha, 3 Monate, Anschlussreha. Ja. Ja, also Krankenhaus auf eine... so eine Reha-Maßnahme halt. Ja, ja. Krankenhausreha, ja. Da habe ich gesagt, ich wollte eine Anschlussreha haben, ja. Vom Krankenhaus aus. Nach Hause wollte ich nicht, ja. Denn das hätte ich niemals geschafft. Mhm. Und ich wäre ein tiefes Loch gefallen und das hätte mir nicht gut getan. Mhm. Ne? So, jetzt hast du 2005 den Schlaganfall gehabt, hast dich jetzt ziemlich gut wieder berappelt. Ja, ich kann also wieder gehen. Du kannst wieder gehen und dich auch so, du kannst alles alleine so organisieren in deinem Leben. Kann man das so sagen? Ja, das kann man sagen, ich kann es. Aber ich bin, ich muss sagen, ich bin faul geworden. Faul? Ja. Was heißt das? Ja, es heißt so, dass ich nicht, ich gehe nicht selber in den Laden, und um mir was zu holen. Ne? Wer geht denn für dich und holt was? Also ich habe da einen Kollegen, also zwei Kollegen, die mir helfen. Ja. Ne? Also die kommen da mit dem Auto, ja. Ne? Auch im Ort hier. Und die sagen auch, Uwe, wenn du Hilfe brauchst, dann oder zum Einkaufen was brauchst. Dann machen die das. Dann holen die das, ne? Aber wenn du, warum machst du es nicht selbst, wenn du es doch eigentlich könntest? Ja, das stimmt schon. Ich bin faul geworden, ne? Das stimmt. Ich muss mich da wirklich im Arsch treten, ne? Mhm. Mir sagen, es geht, ne? So, jetzt zurück zu deinem Thema. Du suchst eine Frau fürs Herz. Bist du jetzt seit diesem Vorfall, seit 2005, solo? Hallo? Hallo? Ich sehe Uwe noch auf der Leitung, aber Uwe hört mich nicht mehr. Ja, dann machen wir mal weiter und versuchen, den Uwe nochmal zu bekommen. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt ein größeres technisches Problem hier haben. Wir versuchen es mal mit Thomas. Hallo Thomas. Ja, hallo Domian. Ja, du kannst mich hören. Ja, ich kann dich hören. Das beruhigt mich sehr. Ja, super. Thomas, um was geht's bei dir? Ja, also bei mir ist das so, dass ich ein Problem habe, und zwar, ich habe meine Frau betrogen und ich habe ein schlechtes Gewissen schon seit über einem Jahr. Ich habe sie betrogen, das ist ein Jahr her. Ja, also vor einem Jahr betrogen? Vor einem Jahr habe ich sie betrogen. Ja. Wie lange seid ihr, nur damit ich es mir so einen Eindruck machen kann, wie lange seid ihr verheiratet? Also wir sind jetzt 7 Jahre verheiratet. Ja. Haben auch zwei Kinder. Und du bist zum ersten Mal in eurer Ehe fremdgegangen? Ganz genau, ja. Wer war das? Mit wem bist du fremdgegangen? Also das ist so gekommen, dass ich einen Freund hatte, der ist regelmäßig so in den Puff gegangen. Mhm. Und dann hat er mich mal mitgenommen, ich bin da mitgegangen und dann hat mir das eigentlich sehr gut gefallen und dann... Aber das ist ja schon eine Entscheidung, mal mitzugehen. Da geht man ja nicht mal mit, um mal ein Bier zu trinken, sondern dann weiß man ja, auf was man sich einlässt. Ja. Warum bist du mitgegangen? Ja, zu der Zeit lief unsere Beziehung gar nicht so gut. Und was heißt das, gar nicht so gut? Was lief da nicht gut? Also sexuell ist das so gewesen, dass meine Frau überhaupt gar nicht aktiv mehr war oder beziehungsweise... dass das immer nur von meiner Seite aus war und sie halt irgendwie nie der aktive Part ist, auch bis heute nicht. Also sie wartet immer ab oder so und war das früher von ihr auch so? Kommt halt nichts. Ja, war das früher auch so? Also früher, wo wir zusammenkamen, die ersten paar Jahre war das nicht so. Da war sie aktiv auch und hat viel gemacht, das war auch alles super. Mhm. Und irgendwie ist das dann gekommen, dann als die Kinder da waren, das erste Kind gekommen ist, das zweite, dass es dann weniger geworden ist. Mhm. Und jetzt ist es so, dass sie irgendwie überhaupt nicht aktiv ist. Also von ihrer Seite aus kommt da eigentlich nie was. Ja. Also es ist immer nur von mir, von meiner, also wenn ich was mache, ne, dann... Ja, so, jetzt erzähl nochmal, dann bist du mit dem Freund ins Bordell, in einen Puff gegangen. Mhm. Und das war dann, war dir aber auch schon klar, du gehst nicht einfach nur mal mit und wartest vor der Tür, sondern du würdest auch was da tun wollen. Ja, richtig, ja. Mhm. Und also es hat mich schon gereizt irgendwie, weil wir zu der Zeit überhaupt keinen Sex haben und gehabt. Wie hast du es dann empfunden? Wie war es dann mit dieser Prostituierung? Also am Anfang hatte ich total ein ganz sehr schlechtes Gewissen, als da war ich noch nicht mal ausgezogen, als ich das gesehen habe und so, da war ich irgendwie schon schlechtes Gewissen, aber dann eben halt, als dann ich aktiv geworden bin und so, dann hat es mir Spaß gemacht. Mhm. Und dann es ist nicht nur einmal gewesen, sondern ein paar Mal, so insgesamt 7, 8 Mal, mit 7, 8 Frauen habe ich betrogen. Ach so, Also, also nicht nur einmal fremdgegangen, sondern... Nein, das war im Laufe von einem Jahr ungefähr so. Im Laufe von einem Jahr. Immer mit Prostituierten? Ja, ja. Also das waren nicht nur Prostituierte, sondern auch so richtige Events, wo dann mehrere Leute zusammen Sex haben, eben halt, ne? Also Gruppensexgeschichten. Ja, ganz genau, ja. Sexpartys. Ganz genau, so ja. Sexpartys waren das mehr, ja. Deine Frau hat natürlich von all dem keinen blassen Schimmer. Sie hat keinen blassen Schimmer, ganz genau. Mhm. Also das Problem ist, das belastet mich sehr. Also ich bin jetzt schon seit über eineinhalb Jahren nicht mehr fremdgegangen, gar nicht. Das war so eine Zeit, die war dann intensiver, wo ich dann viel gemacht habe mit dem Freund und dann wir da hingegangen sind. Hast du denn von mir aus, glaube ich, würde ich das eigentlich nie machen, so alleine. Ja gut, aber du hast es ja mitgemacht und er hat dich so ein bisschen mitgeführt. Ist denn so, du sagst, im Moment ist es nach wie vor nicht doll bei euch zu Hause im Bett? Ja, genau, richtig. Ich gehe davon aus, dass du nach wie vor eine große sexuelle Sehnsucht hast. Ja, ist richtig. Ich habe jetzt schon seit über einem Jahr eine große sexuelle Sehnsucht. Also wir haben... Die du unterdrückst, quasi. In dem ganzen Jahr, wo wir jetzt, also ich rede jetzt von diesem Jahr, jetzt das letzte Jahr, sagen wir mal, jetzt eine Spanne, haben wir, wenn es hochkommt, 2-3 Mal Sex gehabt. Ach du, und dann sehr langweilig und sehr ja, sehr langweilig. Also ich habe mit ihr Sex und sie ist nicht aktiv, also ist irgendwie, dass sie nur da liegt und so und nicht wirklich will. Ich habe das Gefühl, dass sie sagt auch immer, sie fühlt sich nicht schön und hässlich und weiß ich nicht. Und findest du deine Frau denn noch attraktiv? Ja, ich finde meine Frau total attraktiv. Ach so, das heißt, du bist auch nach wie vor... Ich habe das ganz oft gesagt, dass ich sie attraktiv finde. Und du findest sie auch nach wie vor erregend? Ja, ich finde sie nach wie vor erregend. Ich habe ja das ganz oft gesagt, dass ich sie total toll finde. Das heißt, wenn sie mitmachen würde, wärst du mit Leidenschaft auch dabei? Richtig, ganz genau. Aber ich habe das Gefühl, dass es nur von mir auskommt und deswegen... So, wenn das jetzt so lange der Fall ist, habt ihr ein einziges Mal so richtig ehrlich miteinander geredet, was da los ist? Also wir haben schon öfter miteinander gesprochen, deswegen sexueller Aktivität, dass ich habe gesagt, dass ich gerne mir mehr wünschen würde, also dass man mehr macht, dass nicht nur eine Stellung ausprobiert, also nicht so, dass sie also du artikulierst nur eine Stellung will und sie selbst ist nicht aktiv, also ich bin immer der aktive Part, ne? Okay, aber es ist ja für mich interessant, du hast jetzt deine Wünsche geäußert, was sagt sie dazu? Ja, was sagt sie dazu? Sie schweigt, zieht sich zurück und tut so ein bisschen so mir die Schuld geben, dass ich irgendwie nicht romantisch bin oder nicht. Bist du nicht romantisch? Wirst du gleich zur Sache? Nein, ist gar nicht so. Nein, ich will gar nicht weg zur Sache. Aber du hast gerade in ein Stichwort gesagt, was ich interessant fand. Sie findet sich hässlich. Ja. Oder unattraktiv zumindest. Ich glaube, das ist der Knackpunkt, dass sie sich unattraktiv findet und deswegen sich schämt und deshalb sich nicht gehen lassen kann in Sachen Sexualität. Ja, ganz genau. Also sie kann gar nicht Sex haben so am Tag. Das geht gar nicht, nur abends und im Bett. Ach so. Nicht irgendwie mal so in der Wohnung am Tag oder so. Das geht gar nicht. Ja. Und abends nur eine Stellung. Und eine Stellung. Und dann im Dunkeln nur? Ja, meist dunkeln, ja. Mhm. Richtig. Das ist natürlich ein bisschen öde. Eine Stellung im Dunkeln. Ja. Und ich meine, wenn wir dann Sex haben, dann ich bin nicht unbedingt jetzt, ich bin auch schon ausdauernd und irgendwann dann lässt meine Kraft auch nach beim Sex ein bisschen und dann möchte ich gerne, dass sie irgendwie übernimmt oder so, wie es so ist halt, ne, beim Sex. Und von ihr dann kommt dann nicht wirklich viel, die will dann nicht. Und was auch kurios ist, dass sie jetzt seit schon ewigen Jahren gar nicht mehr kommt, wenn wir Sex haben, sondern nur wenn ich sie mit der Hand stimuliere, dann kommt sie, aber das so gut, gar nicht. Ne? Wie alt ist sie? Sie ist jetzt 27. Ach, so jung noch. Wir haben auch ziemlich jung geheiratet. Ja. Befriedigt sie sich selbst? Das weiß ich nicht. Frag sie doch mal. Das würde ja schon mal deutlich machen, ob sie überhaupt eine sexuelle Lust noch hat oder ob da irgendwas ganz anderes bei ihr abgeht, dass sie auch... mit sich selbst keinen Sex haben. Das Ding ist, ich liebe meine Frau. Ich liebe meine Frau, ich liebe meine Kinder. Und du bereust das sehr, dass du... Sie liebt mich auch und die Kinder lieben mich auch. Ja, ich weiß, ist mir schon klar, ein Dilemma. Und du bereust es sehr, dass du da in das Bordell gegangen bist. Ganz genau, ich bereue das. Und ich will dir das auch irgendwie sagen. Ich habe das jedes Mal im Bauch und habe jedes Mal ein schlechtes Gewissen. Ganz oft plagt mich das. Manchmal geht eine Woche oder zwei, wo ich gar nicht dran denke, aber dann kommt wieder die Phase, dass ich dann dran denke und dass ich dann dir das eigentlich sagen will und ich stehe davor und will es eigentlich vorbringen. Aber würde es dir besser gehen, wenn du die Wahrheit offenbaren würdest? Ich hätte dann, mein Gewissen würde sich beruhigen. Ich hätte ein reines Gewissen, weil ich bin eigentlich, nicht so. Weißt du, Thomas, ich glaube ja, manchmal muss dann auch ein Ruck irgendwie durch so eine Ehe gehen. Vielleicht kann es sein, dass eine Offenbarung, eine Beichte deinerseits, deiner Frau auch klar macht, was für ein großes Problem das ist. Wenn du das auch verbindest, ihr das so zu erklären wie mir gerade, dass du letztendlich das ja nur aus einer Not heraus gemacht hast, dass du eigentlich sie gerne möchtest, dass du sie nach wie vor attraktiv und erotisch findest, dass du eigentlich die Zukunft in eurer Ehe siehst, ist das ja gleichzeitig ein großes Kompliment für sie. Das heißt, die Hoffnung, die damit verbunden wäre, wenn du beichtest, ist, dass ihr beide einen neuen Weg findet. Am besten zusammen mit einer Therapeutin, mit einem Eheberater. Ich finde, dass du mehr in die Offensive gehen solltest. So wurstelt ihr da vor euch hin. Du hast ein schlechtes Gewissen, du bist frustriert. Sie hat auch irgendwas ist da ja los, was sie bedrückt. Und sie weiß das, ahnt das ja auch, dass du nicht glücklich damit bist. So kann man auf Dauer keine Ehe führen. Dann eskaliert es irgendwann und du bist wieder im Puff. Ja, das stimmt. Das könnte sein. Also, ich fände es in dem Fall, find ich eine Beichte sehr gut. Aber wie soll ich das machen? Wie soll ich ihr das beichten? Wie du es mir auch gerade erzählt hast. Ich will sie nicht verlieren. Nein. Genau das musst du natürlich auch ganz klar machen. Und du solltest auch direkt mit auf den Tisch legen, dass du sehr, sehr gerne mit ihr zu einer Eheberatung gehen möchtest. Weil du die Ehe willst und sie willst und die Kinder willst. Mhm. Aber dass es so nicht weitergeht. Du bist ja völlig frustriert. So einen Eindruck habe ich, was das Sexuelle anbelangt. Ja, aber nur was das Sexuelle angeht. Ich meine, ja, das stimmt. Also, ja, so habe ich es auch gerade so empfunden. Ne? Du liebst sie und das ist alles wunderbar. Und deshalb ist das ja so tragisch. Wenn du jetzt sagen würdest, wir verstehen uns auch irgendwie nicht mehr, wir leben nebeneinander her und die interessiert mich eigentlich nicht mehr, dann wäre der Fall einfacher. So ist er viel komplizierter, finde ich. Da ist nur, dicke Anführungszeichen, die Sexualität das Problem. Und da sollte man wirklich alles versuchen, das zu lösen. Vielleicht findet ihr ja gemeinsam einen Weg. Meine Psychologin, die Magdalena, wird dir jetzt eine gute Beratungsstelle in deiner Umgebung nennen. Kannst du dir die schon mal aufschreiben und dann musst du jetzt Initiative ergreifen. Jetzt musst du Tacheles reden. Ja, alles klar. Musst du, finde ich schon. Ja, das wollte ich auch ewig schon tun. Gut, Thomas. Dann legst du auf und Magdalena ruft dich gleich an. Alles klar, danke dir, Domian. Alles Gute und viel Glück wünsche ich. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Gerd. Gerd ist 49. Hallo, Gerd. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen, Gerd. Und was geht's bei dir? Bei mir gibt's eigentlich, ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich bin Kurierfahrer, der seit gestern Mittag um 1 Uhr unterwegs ist. Mit einer Fahrt nach Hadamar. Hadamar, wo ist das? Hadamar, das ist bei Limburg. Wetzlar, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, klar. Das ist in Hessischen, da habe ich Paletten abgeladen, 3 Paletten abgeladen und bin von da aus gleich weitergefahren. Und jetzt bin ich hier kurz vor Osnabrück und will nach Hamburg. Und da bin ich dann irgendwann kurz vor 12 dann mal so ein bisschen durch die Sender gesäppt und habe euch dann entdeckt. Und eigentlich wollte ich diese Nummer nur anrufen und euch mal danken, dass ihr so ein toller Sender seid. Ach, das ist aber nett. Und das kam dann irgendwie so, dass man mich dann zurückgerufen hat und hat gesagt, so, wenn du möchtest, kannst du auch mal ein bisschen mit dem Domian sprechen, weil ich finde das ganz toll, was du hier machst. Ja. Ich hatte dann auch gleich noch beim ersten Gespräch weil ich hatte ja erst die 0800 angerufen, bin dann ja auch durchgekommen und sagte, dass das ja auch so eine Problematik ist mit den Lenk- und Ruhezeiten, weil ich dürfte eigentlich gar nicht jetzt am Steuer mehr sitzen. Ach so, also du fährst kein LKW, sondern so ein Kurierauto, so ein Kleinlaster. Ja, nee, ich fahre ein Kurier-LKW. Ich fahre 7,5 Tonner. Ach so, ah ja. Und ich habe ja meine Lenk- und Ruhezeiten. Ich dürfte eigentlich nur 4,5 Stunden fahren, eine Dreiviertelstunde Pause und dann 4,5 Stunden fahren. Aber so und regelst dann, du das nicht? Normalerweise regel ich das so. Das widerstrebt mir eigentlich, meine Lenkzeiten zu überschreiten. Mhm. Aber ich möchte unbedingt nach Hause, weil bei solchen Touren, wenn du mehr als 1000 Kilometer unterwegs bist, kann man das so ein bisschen wie ein Jetlag irgendwie vergleichen. Weil ich verstehe. Nur du spielst natürlich mit deinem Leben und deiner Gesundheit und mit der Gesundheit der anderen Verkehrsteilnehmer. Ganz genau. Ich weiß, dass das nicht richtig ist, aber ich fahre auf jeden Fall so, dass ich niemanden gefährde. Ich bin nicht müde. Also wenn ich müde bin, dann bleibe ich stehen. Aber und ruhe mich aus. Ja. Ich weiß, das ist alles keine Entschuldigung. Nee, aber das sagen natürlich alle. Ich fahre ganz vorsichtig, ich gefährde keinen und dann irgendwann ist es doch passiert. Man könnte das ja kontrollieren. Du hast doch wahrscheinlich irgendwie so... Wie kontrollieren? Wenn die Polizei dich jetzt anhalten würde, könnte die das sehen? Dann habe ich natürlich Pech gehabt. Dann werde ich auf jeden Fall richtig Ärger bekommen, wenn ich muss ja die Scheibe rausnehmen und der Polizei das zeigen. Also die manipulierst du nicht, diese Scheibe? Nein. Um Gottes Willen. Mhm. Also es gibt natürlich so ein paar Tricks. Wenn man jetzt zu lange unterwegs ist, dann wird diese Scheibe irgendwie vernichtet und man bekommt dann dafür einen Urlaubschein. Ne? Mhm. Und dann ist man eben den Tag nicht gefahren. Ja. Na, also ich sag das jetzt einfach mal. Mich kennt ja niemand. Ja. Dann kann ich ruhig mal sagen, wie das in Wirklichkeit abläuft. Ja. Ja, weil so ähnliche Sachen habe ich auch schon gehört. Hier wird noch viel mehr Schindluder getrieben. Da sind wirklich Leute, da kursieren Videos im Internet, wo ein anderer LKW-Fahrer einen LKW-Fahrer überholt und der auf dem Steuer eingeschlafen ist oder ja, so. Ja, in dieser Art. Ganz wird alles ein bisschen, wird alles ein bisschen ins Lustige gezogen, aber es ist wirklich eine ganz üble Geschichte. Ja, das ist nicht lustig, das finde ich auch ausgefallen. Also ich fühl mich dabei auch nicht wohl, aber... Okay, Gerd, also eigentlich wolltest du uns nur ein nettes Kompliment machen. Das habe ich gerne angenommen. Ja. Und natürlich finde ich das nicht gut, dass du keine Ruhezeiten machst. Dennoch wünsche ich dir natürlich von Herzen, dass du gesund und heil bald nach Hause kommst. Und hast du am Wochenende frei? Kannst du dich ausruhen? Ja, ich habe auch Urlaub. Also ich habe Montag und Dienstag habe ich frei. Also von daher. Das ist sehr gut. Prima. Ja. Gerd, dann danke ich dir und gute Fahrt wünsche ich. Ja, danke schön. Ne? Und mach weiter so und ich höre euch auf jeden Fall wieder. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Bis dann. Ciao. Und hier ist Moritz. Moritz ist 29. Guten Morgen, Moritz. Ja, Tag, grüß dich. Moritz, um was geht's bei dir? Bei mir geht's um deinen Aufruf zu der Sendung von Markus Lanz, was zu sagen. Ja, hast du es gesehen gestern? Ich habe das gesehen, ja. War spannend, ne? War spannend. Aber ich fand, dass es doch teilweise, also ich bin jetzt selber, muss ich dazu sagen, jetzt nicht unbedingt ein großer Bushido-Fan. Ja. Aber ich fand, dass er doch teilweise ganz schön auch ungerecht in die Mangel genommen wurde und immer wieder drauf rumgeritten wurde, was er denn vor 10 Jahren mal gemacht war, anstatt, wie gesagt, wirklich mal über das Positive zu reden. Mhm. Also über die Veränderung. Vielleicht sollen wir es mal sagen, für die Leute, die das nicht so kennen, den ganzen Fall Bushido. Es wird ihm vorgeworfen, was heißt vorgeworfen, so ist es ja auch, dass er früher sehr frauenfeindliche und vor allen Dingen auch schwulenfeindliche Songs und Texte getextet hat. Genau. Sehr, sehr krasse Formulierungen dort zu finden waren. Das ist ja genau richtig, aber wie gesagt, er hat ja auch selber gesagt, dass er halt gelernt hat und das halt weiß, dass es falsch war. Und ich denke halt auch, dass man, wie gesagt, halt auch nicht unbedingt vergessen darf, wo die halt herkommen und wie die halt auch aufgewachsen sind und dass halt dadurch da meinst du vielleicht Sido, auch am Anfang dieser Sprachgebrauch halt benutzt wird. Ja, da meinst ja, weil du, man du halt meinst, auch halt, ich halt, wir müssen es erklären. Mit die meinst du Sido und Bushido. Genau. Genau, die beiden waren ja da. Genau, und das ist halt so eine Sache, da fand ich, hätte man doch auch irgendwie ja offener drauf gehen können und das auch mal so ansprechen. Das wurde dann ab und zu mal so angehakt, das hatte dann Sido mal kurz gesagt, aber da wurde halt auch nie richtig drauf eingegangen und es wurde dann halt auch immer wieder diese Texte rausgezogen und ich Fandest du denn die Bambi-Auszeichnung für Integration gerechtfertigt für Bushido? Ja, also ja, wie gesagt, ich bin selber nicht so unbedingt der Bushido-Fan und ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt die passende Auszeichnung für ihn war. Das lasse ich mal dahingestellt. Allerdings würde ich jetzt auch einfach mal bestimmten Preisen jetzt nicht unbedingt so diesen Wert verleihen vielleicht. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht auch so ein bisschen progressiv gemeint war, von der Jury vielleicht auch ein Zeichen zu setzen, sage ich mal, um einen da vielleicht in diese Verantwortung zu ziehen, weil er ja auch oft in den Shows war und schon oft auch erzählt hat, wie viele gute Dinge er tut. Genau. Also interessant war ja auch was Peter Maffay gesagt hat. Peter Maffay hat gesagt, jeder sollte auch eine zweite Chance bekommen. Und wenn man etwas bereut, was man vielleicht vor 10 Jahren gesagt hat, dann ist es jetzt auch gut. Und vor allen Dingen ist es auch, man kann ihn ja so auch in die Pflicht nehmen durch diesen Preis. Genau, und ich denke, das sollte auch, hat ja Peter gesagt, dass das durchaus wahrscheinlich auch so gemeint war. Und ich fand auch, muss ich sagen, also Peter Maffay war durchaus der Einzige in der Runde, der diese Souveränität behalten hat. Und gut, Sido hat sich auch sehr zurückgehalten und Bushido, ja, seine Argumente waren jetzt auch nicht unbedingt jetzt die hellsten der Sonne vielleicht, aber er wurde halt auch schon ganz schön in die Mangel genommen und ich fand halt auch genau diese Herangehensweise, wie er halt immer wieder in die Ecke gedrängt wurde, bestärkt dann vielleicht auch teilweise genau diese Engstirnigkeit der Gesellschaft, dass man halt vielleicht auch mal dahinter gucken muss und auch mal hätten sie durchaus stärker zeigen können halt, dass halt Menschen Fehler machen und dann sich auch ändern können und dann auch dadurch Gutes tun können, was sie vielleicht früher Schlimmes oder Schlechtes erlebt haben. Also, ich höre da raus, oder da höre ich nicht raus, es ist auch keine große Kunst, du bist kein großer Bushido-Fan, aber letztendlich waren die Sympathien eher auf seiner Seite, ne? Auf der Seite von Bushido und kannst die Kritiker nicht so ganz nachvollziehen. Ja, also ich kann das schon nachvollziehen, nur ich denke halt auch, dass irgendwann mal Schluss ist. Also der war ja schon bei Markus Lanz einige Male in der Vergangenheit und es war halt immer wieder das Gleiche, Und das hatte gestern auch ein bisschen was von einem Tribunal. Ja, genau, so hatte ich halt auch den Eindruck. Also dass die Sympathien gleich eher zu Bushido gingen, als dann vielleicht in die andere Richtung. Genau, man hätte durchaus auch vielleicht für die jüngeren Zuschauer oder seine Fans, die zuschauen, vielleicht auch anstatt einfach immer drauf zu hauen, zu sagen, guckt mal hier, der hat dies und das getan, aber der kann euch auch zeigen, wie es anders geht. Und halt, ne, dieser Track, den die gemacht haben mit Peter Maffay, der wurde ja quasi an den Rand gedrückt, den haben sie einmal gezeigt, da wurde gar nicht drüber gesprochen, richtig. Na gut, also ich bin mal gespannt, was wir jetzt im Laufe der Sendung noch hören an Statements. Das war deine Meinung. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Jawohl, danke auch. Sehr gerne. Tschüss, Moritz. Ciao. Ciao. 0800 220 5050. Uwe, 48 Jahre. Morgen, Uwe. Guten Morgen. Ja, Uwe. Um was geht's bei dir? Es geht um Folgendes. Also ich war eine längere Zeit in Haft, um genau zu sagen 20 Jahre. 20 Jahre in Haft? Ich war 20 Jahre am Stück in Haft, ja. Warum? Wegen Mordes. Ich habe im Streit einen Mann erstochen und das Gericht war der Meinung, also es hätte auch anders ausgehen können. Es war nicht notwendig, dass der Mann stirbt. Und deswegen wurde ich zu lebenslänglich verurteilt und war aufgrund von nur einer lebenslangen Haftstrafe 20 Jahre davon in Haft. Seit wann bist du draußen? Seit 2005. Seit 2005. Noch eine Frage zu dem Tathergang. Was war das für ein Streit? Ja, das war bei einer Party. Wir haben uns ganz normal unterhalten und war eben jemand, der war homosexuell, wollte mehr von mir. Und ich habe ihm erklärt, dass es eben nicht so ist. Ich habe ihn nach der Party dann später nochmal getroffen. Und er hat mich wieder darauf angesprochen, dass er mich attraktiv findet und so weiter. Und ich habe ihm gesagt, dass es nicht mein Fall ist. Und war eben, also der Mann war schon recht massiv. Ich war damals gerade 22. Und ein Wort gab es andere und wir kamen zum Streit und im Streit habe ich mein Messer gezogen. Ich habe damals ein gutes Taschenmesser gehabt und habe den Mann erstochen. Und, massiv heißt, der war mit Worten massiv. Erst mit Worte und dann auch, als er hat mich schon angefasst, also nicht so intim angefasst, aber schon massiv angefasst, also hat mich festgehalten, hat gesagt, komm, und es wird schon und musst du mal ausprobieren. Und wie alt war der Mann damals? Oh, das kann ich Ihnen gar nicht genau sagen. Also er war um einiges älter wie ich, aber wie alt genau, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Und dann hast du dein Messer gezogen und hast ihn mit wie viel Stichen? Hab ich ihn erstochen, ja. Mit wie viel Messerstichen? 48. Mit 8? Leider genauso alt, wie ich heute bin, ja. Mit 48 Messerstichen? Mit 48 Messerstichen, ja. Das Gericht ging später vom Blutrausch aus, aber das hat an Grund von der Verurteilung keine Aussage gemacht. Warst du betrunken? Nein, ich war weder betrunken, noch unter Drogen, noch sonst irgendwas. Ich war total nüchtern. Warst du generell früher ein aggressiver Typ? Nein, ich bin schon mein Leben lang durch das, weil ich im Heim aufgewachsen bin und so weiter. Ich bin also eher der Typ, wo zurückgezogen lebt. Also wenn ich merke, es kommt irgendwo Stress auf, dann bin ich lieber derjenige, wo in den Hintergrund tritt und sagt, ich gucke mir das mal aus der Entfernung an. Okay, heute, wie war es damals, als du jung warst? Genauso, ja. Dieser Mann ist dann wahrscheinlich direkt vor deinen Augen gestorben. Nein. Ich habe selber noch den Notarzt angerufen und bin mit Schockeinweisung sogar noch in psychiatrische Klinik gekommen. Aber ich habe noch miterlebt, wieder, als ich schon im Polizeiauto saß, wie ein Polizist zum anderen sagt, Ex. Also das war noch das, was sich bei mir eingeprägt hat. Und das war dann das, wo ich sicher war, okay, der Mann ist tot. Waren da andere Leute, Zeugen dabei? Nein. Es war nur er und ich. Bei der Tat selber. Später waren natürlich schon einige dabei. Aber du hast den Krankenwagen angerufen? Ich habe selber noch den Notarzt angerufen, aber wie gesagt, hat also nichts mehr gebracht. Wie erklärst du dir diese ungeheure Brutalität? Ich kann es bis heute nicht erklären, das ist das eine. Ich habe versucht, natürlich auf eine gewisse Zeit, allein aufgrund von der Haftsituation, das Ganze zu verdrängen, dass ich sage, okay, ich bin jetzt erstmal in einer neuen Lebenssituation, ich muss erstmal lernen, damit umzugehen, bevor ich mich mit meiner Vergangenheit weiter auseinandersetze. Und irgendwann ist es für mich so weit in den Hintergrund getreten, dass ich gesagt habe, für das, was ich in meinem Leben getan habe, unabhängig jetzt von der Strafe, dass ich sage, ich habe meine Rechnung bezahlt. Und dann war für mich der Punkt erledigt. Bis zu dem Punkt, wo ich entlassen wurde, wo das neue Leben anfing. Und dann musste für mich eine ganz neue Denkstruktur anfangen. Was heißt das? Denkstruktur? Denkstruktur heißt das für mich, wie gesagt, also in 20 Jahren hat sich einiges verändert. Das ist unabhängig von der Währung, von Computer, von allem Möglichen. Natürlich. Dass sich eben auch die ganze Generation verändert hat. Mit der Umgang mit den Menschen, wie ich ihn also 20 Jahre vorher gekannt hatte und kennengelernt hatte, als ich wieder rauskam. Das ist mir klar, dass man nach 20 Jahren einen schweren Einstieg hat. Ja, habe ich das gerade richtig verstanden, dass du so dachtest während dieser 20 Jahre, dass du deine Schuld abgegolten hast? Ja. Also ich bin jetzt noch fester Meinung, dass ich sage, für das, was ich getan habe, habe ich bezahlt. Das sagst du heute auch noch? Ja. Bist du mit dir im Reinen? Das ist eine gute Frage. Ich versuche mir darüber keine Meinung zu bilden, weil die Menschen, die ich mittlerweile kennengelernt habe, in der Zeit, wo ich in Freiheit bin, da kann man fast sagen, 50% davon sind der Meinung, okay, du bist im Reine, 50% sind der Meinung, naja, du hast immerhin einen getötet und du warst für nur 20 Jahre in Haft, nur in Anführungsstrichle, aber die sagen halt, okay, da ist ein Leben genommen worden und du lebst weiter. Ja. Also das ist für mich eine Situation, wo ich nicht so ganz im Klaren bin. Ja. Gut, die Leute sagen das. Die Leute interessieren mich jetzt erstmal nicht, sondern du interessierst mich. Wenn du in stillen Stunden nachdenkst, das hast du oft genug im Knast gemacht, wirst du jetzt auch immer wieder machen. Plagt dich ein schlechtes Gewissen? Ein schlechtes Gewissen plagt mich nicht. Das Einzige, was mich plagt, sind ab und zu Albträume. Warum plagt dich kein schlechtes Gewissen? Wie gesagt, weil ich für mich ich weiß nicht, ob man sagen kann, einreden oder irgendwelche Feststellungen oder schon was. Ich sag, für die Tat, was ich begangen habe, habe ich bezahlt. Ich habe die Hälfte meines Lebens gegeben für ein ganzes Leben, wenn man es genau nimmt. Aber ich sag, das, was jetzt auf mich zukommt, was ich jetzt die letzten 6 Jahre erlebt habe, muss ich fast sagen, die Strafe ist für mich noch nicht vorbei und mit Sicherheit auch noch lange nicht vorbei. Kann man das so zusammenfassen, dass du nicht Fuß gefasst hast in der neuen Welt, die wie die Welt sich verändert hat nach 20 Jahren? Das ist auch wieder so eine 50-50-Entscheidung. Beruflich, ja. Was machst du beruflich? Ich bin Schichtarbeiter, ich bin mittlerweile in der Zeit, wo ich jetzt arbeite, ich bin Schichtführer, ich bin CNC-Programmierer und so. Also ich habe einiges aufgearbeitet in den letzten 6 Jahren. Hm. Und aber privat ist es unterste Stufe. Also unterste Stufe heißt, du bist einsam? Ich bin nicht nur einsam, wie gesagt, ich habe also in den letzten 6 Jahren 6 Beziehungen gehabt. Die letzte war jetzt sogar 3 Jahre lang, aber mit einer Frau, die leider Messi war. Ja. Und woran liegt das, dass das ja im menschlich beziehungstechnischen Bereich nicht funktioniert? Ich glaube, dass das gerade auf die letzten 20 Jahre Haft zurückzuführen ist. Im Strafvollzug wird man gedrillt zu arbeiten. Mhm. Also der einzigste Punkt, wo es noch Zwangsarbeit gibt, ist ja eigentlich in Haft. Mhm. Man ist ja gezwungen zu arbeiten. Mhm. Aber was das Zwischenmenschliche angeht, das ist, da kennt sich da drin keiner aus und da gibt es ja keine Fortbildungsmaßnahmen oder irgendwelche Kurse oder was. Das verkümmert einfach mit der Zeit. Mhm. Und das ist genau das, was ich jetzt gerade merke. Oder machst du auch die Erfahrung, dass die Leute oder vielleicht auch die Frauen zurückschrecken, wenn sie von deiner Tat erfahren? Ja, doch. Die Erfahrung habe ich auch massiv gemacht schon, ja. Mhm. Dass also wirklich Bekanntschaften waren, dass ich es also am Anfang verschwiegen habe. Mhm. Dass ich gesagt habe, okay, ich bin dies und jenes. Und irgendwann kam es dann eben zum Gespräch dazu. Ich war so und so lange in Haft aus dem und dem Grund. Und dass sich dann Menschen von jetzt auf nachher einfach zurückgezogen haben. Ja, hätte ich das vorher gewusst oder schon irgendwas. Also das begegnet mir immer wieder. Ja. Bereust du deine Tat? Ja, oh ja. Oh ja. Mhm. Warum bereust du deine Tat? Weil ich mir aufgrund erst mal in meiner Haftzeit drüber Gedanken gemacht habe, wie wäre es, wenn es andersrum gewesen wäre. Wenn ich das Opfer gewesen wäre und mein Opfer der Täter, das ist das eine. Und das zweite ist, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe zwar 50% meines Lebens gegeben, also im Moment jetzt 50% für ein ganzes Leben, aber es ist, also für mich ist es kein richtiger Vergleich, dass ich sage, okay, also die Hälfte für ein ganzes, das ist nicht das Wahre. Und dann ist eben schon der Punkt, wo ich sage, wie soll ich es ausdrücken? Fehlen mir jetzt die Worte. Das ist einfach, es fällt mir schwer, das zu akzeptieren, dass es so ausgefallen ist, wie es ausgefallen ist. Mhm. Denkst du manchmal an diesen Menschen, was das aus dem vielleicht geworden wäre, wenn du ihm nicht das Leben genommen hättest? In jedem Moment, wo ich dran denke, wäre es aus mir geworden wäre, wenn es nicht passiert wäre. In jedem Moment denkst du, was aus dir geworden wäre, wenn es nicht passiert wäre? In jedem Moment, wo ich dran denke, also ich wäre oft gefragt, was wäre aus dir geworden, wenn du nicht in den Knast kommen wärst. Also du denkst viel über dich nach, was aus dir geworden wäre und nicht so ganz und viel. Genau in dem Moment, wo mich jemand fragt, was aus mir geworden wäre in der Zeit, fällt mir automatisch ein, hey, was wäre aus dem anderen Woche? Ja. Also, das ist natürlich eine schwere Schuld, die du dein Leben lang mit dir herumtragen wirst. Du hast dein Menschenleben ausgelöscht. Das ist jetzt juristisch abgegolten. Klar. Das wiederum kann ich mir auch vorstellen, dass wenn man 20 Jahre im Knast ist, dass man da auch verkümmert, dass da vieles auf der Strecke bleibt. Auch an, ja, vor allem das Zwischenmenschliche, das ist es, das Problem. Da kümmert sich kein Mensch drum darin. Es wird nur darum geguckt, okay, man gibt Ruhe, man ist sicher untergebracht und man ist sicher für die Öffentlichkeit. Aber was aus einem wird, wenn man irgendwann mal nach so langer Zeit entlassen wird, macht sich wirklich keiner Gedanken. Ich muss sagen, was mich schon so ein bisschen irritiert oder gerade auch zurückschrecken ließ, als ich dich gefragt habe, hast du ein schlechtes Gewissen? Und da hast du gesagt, ja, jetzt nicht mehr. Oder du hast ja kein schlechtes Gewissen mehr. Nein, das irritiert mich schon, weil ich glaube, wenn man so etwas gemacht hat, auch wenn man eine Chance wieder kriegen soll, das ist absolut meine Meinung, müsste der Gewissenskonflikt doch das ganze, die Gewissensbelastung doch das ganze Leben da sein. Ja, aber mir hat mal ein Psychologe innerhalb vom Vollzug erklärt, und daran habe ich mich festgehalten, der hat gesagt, hör zu, wenn du dir selbst ein schlechtes Gewissen machst, wie willst du dann vorwärts kommen? Ja. Dann bleibst du stehen. Du hängst immer an deinem schlechten Gewissen fest und siehst gar keine neue Chance. Du hast gerade gesagt, du kannst dir bis heute nicht erklären, was mit dir damals passiert ist, dass du diese Wahnsinnstat vollzogen hast. Macht dir das nicht bis heute Angst vor dir selbst? Die Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt. Also ich meine, im Hinblick auch darauf, könnte so etwas vielleicht nochmal passieren, da du gar nicht weißt, wie du funktionierst? Da kann ich eine ganz klare Antwort drauf geben. Also ich bin mir heute sicher, bevor ich in die Lage kommen würde, wieder mal einen Menschen zu töten, würde ich mich selbst töten. Allein durch die Erfahrung, was ich nach der letzten Tötung vom Menschen erfahren, die Erfahrung, was ich gemacht habe. Sowas nochmal mitzumachen, naja, da wäre ich eher bereit, mich selbst zu töten. Ja. Uwe, ich glaube, es gibt schon, wenn auch das sehr schwierig ist, das gebe ich zu, aber ich glaube, es gibt schon eine Reihe auch so psychologischer Tipps, oder eher Tipps, handfeste Tipps, was du jetzt auch in deiner Situation doch noch an dir verändern könntest. Ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe im Hintergrund immer einen Diplompsychologen hier, heute auch eine Frau, die Magdalena, und die wird dich jetzt mal anrufen und dann könnt ihr mal in Ruhe darüber reden, was du jetzt konkret in deinem Leben noch verändern könntest. Können wir machen, ja. Genau. Dann danke ich für den Anruf. Ich wünsche dir alles Gute und bitte auflegen, wir melden uns gleich. Alles klar, danke. Uwe, auf Wiederhören. Tschüss. Wiederhören, tschüss. Hier ist Gisela. Gisela ist 54. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Gisela, um was geht's bei dir? Ja, ich bin ein bisschen nervös. Macht gar nichts. Leg mal los. Ja, pass mal, es geht sich darum. Ich bin seit 20 Jahren verheiratet. Mein Mann ist vor mehreren Jahren operiert worden, im Unterleib. Was heißt das? Der hat nur noch einen Hoden. Und kann aufgrund dessen auch mit mir nicht mehr schlafen. Ja. Also er kommt zwar zum Orgasmus, aber er kriegt, ich weiß nicht, also er wird nicht mehr steif. Keine Erektion, ja. Ja, genau. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich sag, man kann ja was anderes machen. Man kann ja zum Beispiel, wie man bei uns jetzt hier sagt, Petting machen oder was. Es läuft, dass es alles nur von seiner Seite her kommt, ja. Also er möchte, aber ob ich auch Zufriedenheit habe, ja. Es kommt keine Zärtlichkeit zurück. Also er möchte nur, dass ich ihn befriedige. Befriedige? Ja, das passiert ja mit der Hand wahrscheinlich. Bitte? Das passiert mit der Hand? Ja. Ja. Und ich habe gesagt, ich kann es nicht mehr, ne? Weil ich kann keine Zärtlichkeit rüberbringen, wenn ich selber keine Zärtlichkeit bekomme. Das ist völlig logisch. Ne? Und ich habe auch schon gesagt, also er möchte sich doch bitte mal zum Arzt begeben, dass man mit dem Arzt mal darüber sprechen würde. Nichts. Wie lange geht das jetzt schon so? Also extrem eigentlich schon länger als 6 Jahre. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, seit 6 Jahren vollziehst du eine Dienstleistung an ihm. So muss man ja fast sagen. Ja, ja. Ohne dass du irgendeinen eigenen Spaß dabei hast. Ja. Das heißt, du befriedigst ihn mit der Hand und dann ist die Sache erledigt. Ja. Er macht nichts. Nein. Er liegt da und lässt sich bedienen. Das darfst du nicht mitmachen. Klarer Fall, das darfst du nicht mitmachen. Was ist denn das für eine Art? Wenn ich dann sage, dass ich mich nach, wenn das weiter so gehen würde, dass ich mich also sexuell nach jemand anderem gucke, also ich will ja keine Scheidung. Ja. Ich meine, der normale Alltag, der funktioniert ja eigentlich ganz gut, ne? Was sagt er dann, wenn du sagst? Bitte? Was sagt er dann, wenn du dich sexuell, dass du dich sexuell dann irgendwie umgucken möchtest? Oh, weiß ich. Da habe ich aber die rote Karte. Das ist Streit. Ja. Also, ich weiß nicht, kann ja den Zustand der gesamten Ehe nicht beurteilen. Aber so ein Vorgang finde ich sehr demütigend für dich. Ja. Ich finde es auch erbärmlich für ihn, so etwas von einer Frau zu verlangen. Das ist eine Sache, die überhaupt nicht geht. Und ich finde, da solltest du dich überhaupt nicht drauf einlassen mehr. Das ist... Naja, was soll ich machen? Indem du es erstmal verweigerst, indem du sagst, das mache ich nicht mehr. Ja, dann habe ich aber Krach in meine Wohnung. Ja, dann musst du sehen, wie du in dieser Ehe weiterkommst. Ob diese Ehe stabil überhaupt noch genug ist, dass sie führbar ist, wenn er das nicht versteht. Ja. Wenn er dir deshalb den Kopf heiß macht. Das geht nicht. Weißt du, was, glaube ich, auch ganz gut wäre in dem Fall? Wenn ich vermute mal, dass er das nicht macht. Geh du Gisela, doch mal zu einer Beratungsstelle. Und sprich mal alleine mit einem Fachmann über diese Problematik. Ja, habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Ja, ich glaube ja, damit du so einen Rückhalt hast und das im Detail erstmal besprechen kannst. Ich finde, du solltest das nicht machen. Also ihm das nicht... Nein, ich mache mich selber auch damit krank. Du machst dich krank und kaputt. Und du tut deiner Seele und deiner Psyche überhaupt nicht gut. Das ist ganz schrecklich. Wir geben dir jetzt mal eine gute Beratungsstelle an die Hand. Das wäre sehr nett. Das machen wir. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, gut. Okay, tschüss. Dankeschön. Tschüss, Gisela, ciao. So, und hier ist Mohamed. Mohamed ist 23. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Mohamed. Ja. Hi. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist das, was du angesprochen hattest. Ich habe das aber auch nur nebenbei mitgekriegt. Ich sehe nämlich deine Sendung heute das erste Mal, ehrlich gesagt. Das ich habe schon mal davon gehört. Ja. Aber ich war halt wach und das Thema ergab sich nämlich aus den Ereignissen, die ich da letztens auch schon vermerkt hatte. Also Bushido meinst du jetzt? Genau. Also es geht um das Thema. Ich habe die Sendung gestern auch ehrlich gesagt nicht gesehen. Also zur Sendung direkt möchte ich nichts sagen. Mhm. Also ich gucke nicht hier Fernsehen, das ist einfach der Hintergrund. Ja. Aber ich würde gerne etwas zu der Sache an sich sagen, zu der Bambi-Verleihung. Sehr gerne, dann leg mal los, ja. Ja, also ich bin in einem Integrationsverein tätig, also... Der existiert schon eine geraume Zeit in Lübeck. Ja. Und der Verein wurde von meiner Mutter und von vier anderen gegründet. Mhm. Und dort betätigen wir uns halt in der Integrationsarbeit. Deine Familie kommt aus welchem Land? Aus dem Libanon. Aus dem Libanon, okay. Ja. Mhm. Die Mutter von Bushido, glaube ich auch, ne? Nee, aus Tunesien. Aus Tunesien, genau. Ich glaube, der Vater aus Tunesien. Und die Mutter ist, glaube ich, eine Deutsche. Genau, so ist es, ja. Ja, findest du es richtig, dass er das bekommen hat, die Auszeichnung? Also ich finde es richtig, dass er eine Auszeichnung bekommt für seine Leistung, die er erbracht hat, weil das ist doch eine ziemlich große Leistung. Meinst du die musikalische Leistung oder die Integrationsleistung? Ich meine die musikalische Leistung. Ah, ja. Mhm. Hingegen die Integrationsarbeit hinter seiner Karriere, die sehe ich ehrlich gesagt eher nicht so. Mhm. Als ich jünger war, ich bin ja 23, noch recht jung, ich jünger war, habe ich natürlich auch Bushido gehört. Das war ja auch, ich fand das auch geil damals. Also es hat auch, ja, hat auch Spaß gemacht, die Mucke zu hören. Und warum glaubst du, dass er für die Integration das eigentlich nicht verdient hat? Also meiner Meinung nach und im Prinzip eigentlich auch die Meinung aller wirklich Integrationsarbeit tätigen Vereine ist eigentlich, dass die Hauptarbeit daran liegen sollte, Parallelgesellschaften zu vermeiden. Mhm. Und damit ist nicht unbedingt gemeint, dass so eine großen Parallelgesellschaften, wie man sie halt teilweise in etwas größeren Städten halt antritt und von der immer geredet wird, sondern es geht um kleine Parallelgesellschaften, familiäre halt. Könnte er denn durch seine Prominenz dazu beitragen, dass das weniger der Fall ist demnächst? Also er könnte insofern dazu beitragen, dass er als Südländer Erfolg hat, und sozusagen auch Beweis, dass man, dass nicht alle Südländer als Gemüsehändler am Ende enden oder das auch sind, was teilweise wirklich vermutet wird von einigen Leuten. Gut, aber dann hat das ja eigentlich verdient, wenn man es so sieht. In dem Sinne nicht so wirklich, weil seine Integrationsarbeit liegt nicht in seiner in seinen Werken, in seiner Kunst, die er verbreitet, sondern einfach nur in seiner Karriere. Mhm. Also im Prinzip in einer kommerziellen Karriere, die sich ergibt aus dem Musikmachen. Okay. Und nicht dadurch, dass der Mann gesagt hat, ich möchte jetzt mit meinen Werken. Moment, ich muss leider unterbrechen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Du hast es noch sagen können. Ich danke dir vielmals und alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ich habe mich gefreut. Ja, tschüss. Tschüss. In der Technik, Alina Marquis.